schöne Zeit, rafft euch auf, es ist nie vorbei. Eine schöne Zeit, eine schöne Zeit, rafft euch auf, es ist nie vorbei. Es ist nie vorbei. Im Herzen hoffen wir alle, dass es nochmal wird wie früher, dass ihr wieder bei uns seid. Und wir sind wie Brüder. Wir bitten euch, denkt darüber nach.